and gentlemen, allow me to present to you die FM4 Jahrescharts. Ihr Lieben, das ist die große Zeit im Jahr. Das ist der große Euer-Tag der besten, der wichtigsten 100 FM4-Songs 2023. Wir zählen gemeinsam weiter runter. Mein Name ist Lisa Schneider und sein Name ist Lukas Oskar. Das ist der Homegrown Platz 65. Das ist Bloodhound. I'm uninvolved in passive living. Not the guy who could still keep spinning. Competition's loser-winning. I'm watching from the nosebleeds. Cause I put my faith in hands of others. And when it goes crash and burn, I'm unbothered. Walking home from the unemployment center with my bloodhound mind. Oh my goodness, I'm wasting all my time. Been stressing all my life. I'm watching it go down. I'm trying to be kind, leave my demons behind. But honestly, I'm just a little tired. I'm overwhelmed, my brain is vicious. Could be worse, the suspense delicious. I just move on and play it cool. And call my therapist a goddamn fool. Cause I put my faith in hands of others. And when it goes crash and burn, I'm embodied. Home from the old detention center with my bloodhound mind. Oh my goodness, I'm wasting all my time. Been stressing all my life. I'm watching it go down the drain. My goodness, I'm trying to be kind. Leave my demons behind. But honestly, I'm just a little. Oh my goodness, I'm wasting all my time. Been stressing all my life. I'm watching it go down the drain. Die FM4 Jahrescharts. Platz 64. Good luck. But they got me through my screen, saying I could only do it if I'm face down in a bed. So I was counting the days till I was up for the taking. And when it finally hit, I had to let the right one in. And there was something about this Johnny that seemed different from the rest. Johnny, Johnny, Johnny, I just wanna be your girl. Do anything for you. Johnny, Johnny, Johnny. last year. I exited my body and it got up off the carpet, and it kept on telling lies until it got me out the door. 'Cause when I was 11 years old, I just wanted to be pretty. And when Johnny was 11, I hadn't even been born. Johnny, Johnny, Johnny, I just wanna be your girl. Verbrenn die Jugend auf dem Dorf, zünd sie an, sie brennt lichterloh. Schreif ich die zwölf rein in mein Mikrofon, Piccolo, Piccolo, alles hier ist Picobello. Kleinstadt, Einfahrt, Daimler, deine Helden kennt hier keiner, yeah. Straßen sehen aus wie im Bilderbuch, doch gehör hier nicht hin wie das Ritalin in mein Frühstück. Komisch, Konsum, nichts zu tun, war der Weg, war der Boom. Girls machen auf Princess und Jungs machen auf Winnetou. Cops machen auf Godzilla, fühlen sich wie in Rotterdam, weil in meiner Porte mal wieder Parkamont drin war. Und meine Mutter fragt mich, was ich hier mach. Ich weiß die Antwort doch nicht, ob ich sie sag. Ich glaube nicht, ich tauge nichts. Ich schmecke bitter und rauche Gift. Verbrenn die Jugend auf dem Hinterhof, zünd sie an, sie brennt lichterloh. Schreif ich die zwölf an in mein Mikrofon, Piccolo, Piccolo, alles hier ist Piccolo. Verbrenn die Jugend auf dem Hinterhof, zünd sie an, sie brennt lichterloh. Piccolo, Kleinstadt, einfach keiner meiner Freunde hat seinen Schein mehr. Hol noch ein Bier von der Tanke, treff besoffen wieder Verwandte. Nicht auf den Mund gefallen, doch landen trotzdem wieder auf Nase. Eltern am Ende, Chrome Can verwende ich. Mit 100 Optionen wählen, wenn ich bloß welche hätte. Und ich weiß nicht, was es ist, doch meine Nikes sind wieder real. Weil ich bin meistens ziemlich dicht und hab nur einiges im Blick. Es hat sich nichts verändert, eigentlich war es immer so. Denn ich park meine Zukunft auf halber Strecke im Hinterhof. Verbrenn die Jugend auf dem Hinterhof, zünd sie an, sie brennt lichterloh. Schreif ich die zwölf rein in mein Mikrofon, Piccolo, Piccolo, alles hier ist Piccolo. Verbrenn die Jugend auf dem Hinterhof, zünd sie an. Alles hier ist Piccolo. Alles hier ist Piccolo. Platz 63 in den FM4 Jahrescharts geht an Marion, das war Piccolo. Wir hören die besten Lieder des Jahres und wir schauen zurück auf ein großes Popjahr. Und was ist da alles passiert? Sehr groß und laut und wichtig waren da zum Beispiel das Eurodance Revival oder Latin als eine der weltweit erfolgreichsten Musiksparten überhaupt. Und dann hätten wir dann auch ziemlich groß heuer K-Pop. K-Pop ist seit Mitte der 2010er Jahre ein internationales Thema, spätestens aber in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich das größte Neophänomen in der globalen Popwelt. Im Jahr 2022 waren da zum Beispiel unter den Top 10 der meistverkauften Alben weltweit 8 davon von K-Pop-Artists wie BTS oder Blackpink. Und wie es so ist bei musikalischen Neophänomenen, wird über K-Pop gern gesagt, kannst du nur entweder lieben oder halt gar nichts damit anfangen. Aber auch das hat sich 2023 ein bisschen umgedreht. Hinter dieser Marketingmaschine K-Pop steht nämlich eine riesige Branche, eine ständig mahlende Mühle quasi, um da die nächste Supergroup rauszuschießen und international erfolgreich zu machen. Trendrichtung also Internationalisierung von K-Pop. Das hört man nicht nur an und in den englischen Texten, sondern halt überhaupt daran, wie es sound- und produktionsmäßig so klingt. I'm a baddie, baddie, baddie, pretty little risky baddie. 모든 죄 대로 되라지, catch me if you can. No, I can never let him go. Oh my God. When I'm sorry to you, that's perfect time. K-Pop-Newcomer-Acts wie New Jeans, Young Posse oder IVE erinnern soundtechnisch dann, wir haben es gehört, immer mehr an so große englischsprachige GrenzgängerInnen der Elektropop-Welt, so Charlie XCX oder Ashniko oder Pink Panthers. Für erste Stunde K-Pop-Fans geht da vielleicht ein bisschen was verloren, was den Ursprungssound mal ausgemacht hat, aber zugänglicher für viele andere wird so schon halt auch. So klingt K-Pop im Jahr 2023, das sind New Jeans mit Supershy. Hallo, ist immer ein guter Anfang. Hallo, hallo, hallo. Zur Begrüßung biete ich dir meine Hand an. Hallo, hallo, hallo. Zur Sicherheit sage ich es jetzt noch mal lang. Hallo, zur Begrüßung greife ich dir ins Gesicht. Jetzt, hallo, darauf hättest du gern verzichtet. Hallo, mein Zeigefinger steckt jetzt in deiner Nase. Hallo, das ist ein Ausdruck allgemeiner Ekstase. Zur Begrüßung gibt man sich die Hände und hält sie so lange man mag. Und wenn alles gut läuft, macht man das auch am Ende. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so arg. Zur Begrüßung sagt man meinen Namen. Und wenn man den Namen nicht kennt, dann sagt man Hallo und fragt freundlich nach, wie das Gegenüber sich nennt. Clemens, Alex, Alex, Anna? Hallo, vielleicht geht's danach auch gut bei. Ta, hallo. Vielleicht bauen wir zusammen mal eine Leiter. Hallo, weil ich hab neuerdings auch ein Stockbett. Hallo, aber der Leib ist leider noch nicht getrocknet. Und hallo, wäre eine Möglichkeit für uns beide. Hallo, had to the floor. At least you realize I am just a piece of shit. I was before, I was before, I was before, I am just a piece of shit. I was before, I was before, I was before. What you do? What you telling me, baby? What you do? What you telling me, baby? What you do? What you do? What you do to me? Do to me? Do to me, baby? It's so wrong. POS von Hemlocky Springs, das war Platz 61 in unserem schönen großen Countdown. Ihr hört die FM4-Jahrescharts. Es ist ja immerhin der 31. Dezember. Mein Name ist Lisa Schneider und das ist eine super Sache. Also, dass wir die besten Lieder hier gemeinsam hören. Gibt's irgendwas Besseres als gemeinsam und in Vorbereitung vielleicht aufs Feiern heute Abend alle besten Lieder so noch einmal ein bisschen durchzugehen im Kopf und auch ein bisschen über die besten Alben nochmal nachzudenken, die da heuer so rausgekommen sind? Blur steht da ganz oben auf der Liste und daneben der Albumtitel The Ballad of Darren. Im August heuer erschienen, man darf sich das schon so als Blur Best Of im Sinn von Könnenszusammenfassung vorstellen. Also nicht das Best Of, das ihr eurem Onkel schenkt, bei dem man eh nicht weiß, was man ihm schenken soll, sondern das Best Of, das ihr euch an die musikalische Lebenswand hängt. Dieses Album und vor allem das Lied, das wir jetzt hören, das kriegt keine 10 von 10. Das kriegt 13 von 10. Platz 60 der besten Lieder, der FM4-Lieder der Welt und des Jahres 23. Das sind Blur, das ist Narcissist. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them. Into the floodlight. I heard no echo. No echo. There was distortion everywhere. I found my ego. My ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. Transcendence. It played. Probably. Ein Für-immer-Lied, da kann man sich schon mal Zeilen draus auf den Oberarm tätowieren lassen. Das war ein Blur, das war ein Narcissist auf Platz 60 der FM4-Jahrescharts. Die zimbabwisch-australische Musikerin TK Miser hat heuer ihr zweites Album Sweet Justice rausgebracht und damit gezeigt, Pop, R&B, House, Hip-Hop, whatever, sie kann eh alles. I think I jump around in like almost every genre, probably except for rock. But, you know, it's like I always have a specific twist that makes it sound like me. But it's not that I don't care about genres, it's just almost like I just make what I make. Machen, was sie halt macht und dann auch noch ziemlich gut. Auf ihrem Album Sweet Justice hat TK auch jede Menge Gäste dabei. Flume, Kate Renata oder auch die französisch-US-amerikanische Sängerin Lolo Tsuai und die R&B-Sängerin Amber Mark. Mit den letzten beiden sitzt, liegt, steht, tanzt TK Miser auf Platz 59 in den FM4-Jahrescharts. Are you out your mind? Lately I've been so lit up with pride. Explaining isn't needed at this time. Again, aren't you tired of thinking what's the hype? 'Cause I won't roll the dice. It's better right, let it die. Train of thoughts, it's denial. Going blind in your disguise. Should've known, but never mind. Cause you can't. 4 Jahrescharts. Top 100. Hallo, wir sind Kari Kari. Wir wünschen euch alle einen guten Rutsch und Prosit 2024. Der Song des Jahres. Königskategorie. Genau, und wir haben uns dann einen Song ausgewählt. Den haben wir zum ersten Mal gehört nach unserer Stockholm-Show, weil da hat dann jemand mit Single-Platten aufgelegt und das war die erste Platte, die er aufgelegt hat. Das Lied heißt Bajana, aber er hat einen Remix aufgelegt und zwar Bajana, Wolf Müllers Drum Drop. Das hat uns so geflasht und getaugt, dass wir den halt das restliche Jahr durchgehört haben quasi. Yeah. Barbatukes mit Bayana, das war das Lieblingslied von Kari Kari 2023, eine fleißigste Liveband überhaupt. Kari Kari, die können ja alles. Kleine schwitzige Beiseln spielen und große Open-Air-Shows und Shows mal einfach so im Radiokulturhaus mit dem ORF Radiosymphonieorchester gemeinsam. Also gar nicht so unähnlich zur Band Milky Chance. Die haben nämlich heuer im November ebenso eine Radiosymphonieorchester Super FM4-Session für euch gespielt. Meine Kollegin Liva Braun war damals behind the scenes dabei. Bei der Radio-Session mit dem Milky Chance und dem Radiosymphonieorchester Wien stehen über 60 Leute auf der Bühne. Clemens und Philipp von Milky Chance haben uns verraten, dass sie sich auf ein Instrument aus dem Orchester besonders gefreut haben. Ja, als wir die Band gegründet haben, haben wir gesagt, in 10 Jahren wollen wir es mit der Harfe mal schaffen. Na, here we are. Here we are. Das war von Anfang an Endziel. Die Harfe ist Endboss. Bei der Radio-Session treffen Pop und Klassik aufeinander. Der Trompeter Peter Fliecher hat uns von den Herausforderungen, die das so mit sich bringt, erzählt. Da geht es dann vor allem darum, dass man mit einer Band, mit Schlagzeug zusammenspielt. Es geht wirklich sehr um die Groove und um die Time, damit wir alle auf dem Punkt zusammen sind. Man braucht manchmal ein bisschen Spontanität, aber das ist immer sehr, sehr lustig. Bei der Radio-Session spielen Milky Chance, die sonst große Headliner-Shows und Riesenkonzerte gewöhnt sind, ein recht intimes Konzert. Und zwar im Funkhaus in Wien vor rund 200 Leuten. Das Crossover von Pop und Klassik, das ist laut dem Publikum eindeutig geglückt. Das war ein mega intensives Erlebnis. Es hat so viel Wumms, es hat so viel Drama, es ist komplett neu. Es hat einfach mitgenommen mit diesem Orchester, mit den Streicher, dann die große Trommel hinten dran und die Harfe. Harfen erobern Herzen, so ist das. Wir hören jetzt aus dieser FM4-Session mit Milky Chance und dem Radiosymphonieorchester das Lied Synchronize. Dankeschön. Ja, das war live. Das waren Milky Chance gemeinsam mit dem ORF Radiosymphonieorchester aufgenommen im Rahmen einer FM4-Session im November des heurigen Jahres. Das ganze Video mit der ganzen Musik dieser Session, das findet ihr auf fm4orf.at. Und hier mit mir, mit euch gemeinsam, finden wir gleich raus, wer den Platz 57 in den großen FM4-Jahrescharts bekommt. Er ist zum Schnurren schön. Ja, jetzt ist bald vorbei, das alte Jahr 2023 und 2024 schaut schon bei der Tür einer. Ja, und jetzt geht's um die Vorsätze. Meine Vorsätze sind die, auch im neuen Jahr ganz oft Skifahren in Zauchensee. Und warum? Weil es mir einfach taugt. Weil dort alles passt und weil ich einfach Zauchensee mag. Live dabei in Schiamadee. Mach's Knut, Bücherregal. Mach's Knut, Aufbewahrungsbox. Und mach's Knut, Ausziehcouch. Danke für alles. Wir sagen, mach's Knut zu unseren geliebten Produkten. Hol sie dir jetzt noch günstiger im Smurt Sale bis 7.1. Lebe Smurt. IKEA. Schreib mal auf MARKENSALE. Und jetzt lies laut vor. Markensale? Genau, Markensale bei Kastner und Öhler. In allen Stores und online. Jetzt bei Kastner und Öhler. 15 Mal in Österreich und auf kastner-öhler.at. Na geh. Geh doch einfach over. Geh doch einfach online. Einfach hin und weg. Die digitale Vignette jetzt bequem online kaufen und nie wieder kleben und kratzen. Auf asfinag.at oder in der Asfinag-App. Psst, mit Sicherheit das perfekte Weihnachtsgeschenk. Asfinag. Gute Fahrt, Österreich. Mit TV Media fahren und sparen. Holen Sie sich die Vignette 2024 in Kombi mit einem TV Media Abo zum Aktionspreis und sparen Sie mehr als 70 Euro. Jetzt bestellen unter tvmedia.at/vignette. Werden Sie Teil der Sparfamilie. Wir suchen laufend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Märkte, fürs Lager und in der Logistik und bieten zukunftssichere Arbeitsplätze. Entdecken Sie die ganze Jobvielfalt auf www.spar.at/karriere. Spar. Jobs mit Österreich drin. Dabei. Dabei. Dabei. Dabei. Ganz Österreich ist beim ORF-Beitrag dabei. Sie noch nicht? Dann registrieren Sie bitte jetzt eine Person für Ihren Hauptwohnsitz unter orf.beitrag.at. Vorgeschrieben und ab Jahresanfang sogar günstiger als bisher. Der ORF-Beitrag. 15,30 Euro monatliche Berechnungsbasis plus mögliche Landesabgabe je nach Bundesland. Die FM4-Jahrescharts. Platz 57. My own, I'll just be on my own. My troubles are my own. I live in LA, sweetie. What do you expect? Come on now, don't be shy. What you sitting down here all night? I wanna feel kinda dopey. The sour provides, and you barely ever see me. I'm a spider on the ceiling. I wanna sing karaoke on the grind until you choke me. Sorry that I've been so crazy. Counterculture is my baby. Etched up on my arms and saved me. And I wanna see you party. And I want you all to love me. I wanna sing karaoke. I wanna sing karaoke. I'm sweet as ice. Die wird noch groß. Ihr habt es hier zuerst gehört. Platz 56 kriegt sie für Karaoke. Ihr hört die FM4 Jahrescharts. Wir schauen zurück. Wir schauen, was gut war. Die hier zum Beispiel. Underscores. Maya. Blur. Kari Kari. Thundercat und Tame Impala. Das alles, diese Lieder, alle, die wir gerade gehört haben, waren schon dabei in den oberen Plätzen der großen FM4-Jahrescharts. Wir bräuchten ja natürlich noch viel mehr Nummern als 100, wenn es um gute Lieder geht. Und einen allerbesten, den hat die Gruppe Softplay geschrieben. Softplay, formerly known as Slaves, das ist eine Band, die würde euch gern aufwecken. Die schreiben nämlich Lieder, die wirken wie eine Adrenalinspritze, die gute Sorte. We've actually always, like our original mission statement was always to come from a place of positivity, so I think, yeah, not too much cynicism really. Zynische Menschen würden ja da vielleicht auch sagen, Robbie Williams als Featuregast auf einem Punkrock-Song geht's ja nicht aus. Und all diesen zynischen Menschen sagen wir, ihr habt ja keine Ahnung. Ein Lied des Jahres von einer Band des Jahres. Außer Konkurrenz, Softplay mit Punk's Dad. We'll be right back. Das sind die besten Lieder auf FM4. Punk's Dead von Softplay. Ladies and Gentlemen, allow me to present to you die FM4 Jahrescharts. Und ihr seid dabei beim großen Countdown. Natürlich ist ja alles für euch hier. Und auch die upcoming Minuten und Stunden, die werden super. Das nur mal so als kleines Reinschnuppern, was auf uns dann noch zurollt in den kommenden Stunden. So wie auch diese Wiener Gruppe hier, Shark Tank, machen uns happy, euch hoffentlich auch. Und dann halt auch heuer in den FM4-Jahrescharts auf Platz 55. I'm in right out. Street slick combined with slapstick. Still all the bricks, I move a chopstick. Tofu, shashlicks from straight out of my fridge. I play comms, smoke reefer to stay numb. Drop bombs in my rhymes to tackle inflation. Chew gum to strengthen my jawbone. So stone, nothing sticks, I push and Teflon. I stay consistent no matter how persistent. Pressure can't be on the young, and what is this? I feel good when things don't go my way. I let my guard down. There's nothing you can say. FM4 Jahrescharts. Platz 54. Close your eyes. Jessie Ware mit Free Yourself auf Platz 53. Ihr hört die großen FM4-Jahrescharts. Lisa Schneider ist für euch im Studio. Ich hoffe, ihr habt den Sprudel schon eingekühlt. Wir zählen hier gemeinsam runter. Wir schauen zurück, was passiert ist in diesem guten FM4-Musikjahr. Und hört euch mal diesen schönen Albumtitel an. Das Leben ist schön. Unter dieses schöne Motto hat die Münchner Musikerin Mola ihr zweites Album gestellt. Rausgekommen heuer im Sommer 2023. Das Leben ist schön. Das schöne Leben von Mola klingt nach Indie-Pop mit so ein bisschen Soul und ein bisschen Italo-Pop sogar drinnen. Ihr Lied Nichts macht mich kaputt haben wir hier auf FM4 dieses Jahr rauf und runter gehört. Ich hatte irgendwie Bock, was mit dieser Line zu schreiben, weil das irgendwie auch so ein bisschen mein Mantra ist. So, es passieren viele Dinge, die vielleicht nicht so cool sind, aber am Ende des Tages macht mich nichts kaputt. Weder du noch Substanzen, die ich manchmal schluck. Man kann das also auf alles Toxische beziehen, auf toxische Substanzen, aber auch toxische zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, raus mit all diesen toxischen Dingen. Lieber Survival-Songs von Mola hören. Das ist unsere Nummer 52 in den FM4-Jahrescharts. Blows. kaputt, weder du noch Substanzen, die ich manchmal schluck. Nichts macht mich kaputt und du sagst, du zerstörst, was du liebst, doch zum Glück. Nichts macht mich kaputt, weder du noch Substanzen, die ich manchmal schluck. Nichts macht mich kaputt und du sagst, du zerstörst immer das, was du liebst, doch zum Glück. Nichts macht mich. Mola mit Nichts macht mich kaputt auf Platz 52 der FM4-Jahrescharts. Gutes Jahr für Mola, gutes Live-Jahr für Mola. Kein Wunder aber auch, wenn die richtige Musik im Tourbus läuft. Passt ganz gut mit FM4 und Österreich und Wien Connection. Was ich total liebe, mit der Band nach Hause zu fahren im Bus danach, ist von Wanda. Das gibt mir einen geilen Vibe. Das Leben ist schön, sagt Mola. Und wo die Liebe schön ist, ist auch das Leben schön, sagen Wanda. Natürlich haben beide recht. Vier Jahrescharts, Platz 51. I drink too much. alle schreiben gerade meine Wunsch. Top 50 sind eröffnet. Das war Lola Young mit Conceited. Genau auf der Hälfte der Strecke der FM4-Jahrescharts sind wir da also jetzt. Ihr hört nämlich genau die. Mein Name ist Lisa Schneider. Wir zählen hier gemeinsam runter oder rauf, bis wir oben sind, von 100 auf 1. Ich bin hier noch ein bisschen bei euch im Studio und dann übernimmt meine liebe Kollegin Eva Deutsch. sprich kurz vor 19 Uhr, so kurz vor 7, wissen wir dann, sie wird es uns sagen, wer Platz 1, Platz 2, Platz 3 dieses heurigen FM4 Musikjahres ist. 9 Stunden also heute die volle Dröhnung für euch, seit 10 bis 19 Uhr das Allerbeste für euch als Soundtrack zum Raclette oder Fondue oder, keine Ahnung, Burger machen, als Soundtrack fürs Imbijama mitwippen, fürs Schönmachen und Anmalen vorm Spiegel oder als Soundtrack fürs laut aufdrehen und miträtseln. Wer da also jetzt da ganz oben sitzt heuer in den FM4-Charts. Wir zählen also und wir schauen außerdem, was so ein paar Lieblingsbands gemacht haben 2023. Mit dem Song Feel It Still, ihr erinnert euch, hat die Band Portugal The Man 2017 einen der größten Crossover-Indie-Hits, der überhaupt in die Geschichte gelandet. Auch das dazugehörige Album Woodstock war ein Riesenerfolg. Aber Portugal The Man haben dann nicht sofort nachgelegt. Man könnte jetzt denken, die sind nach fast 20 Jahren Karriere einfach zu cool, um sich unter Druck setzen zu lassen. Leider war es aber, ist es leider genau umgekehrt. Da war sehr viel Pressure da. Christian Lehner über eins der schwierigsten Alben 2023. Es war einer der Sommerhits auf FM4, Portugal The Man mit Summer of Love. Laut Sänger John Gorley eine Hippie-Hymne, gewidmet seiner Tochter Frances, die an einer unheilbaren Genkrankheit leidet. It's wanting to find a place for me and my daughter to get away and, you know, raise her and think about her future. Die Krankheit von Frances, ein gebrochenes Kiefer, Drogensucht, interne Differenzen und der Tod eines Bandfreundes haben die Produktion des neuen Albums überschattet. Mit dem Titel gedenken Portugal The Man dem Verstorbenen. Chris Black changed my life. In the shadow of the witch, all is real, nothing's real. Ausgerechnet die Pandemie hat die Band dann wieder zusammengebracht. The pandemic shutting things down and then coming back to the group, I'm really thankful. Luftiger, psychedelischer Sound, gesellschaftskritische Texte. Diese Grundzutaten von Portugal The Man sind auch auf Chris Black Changed My Life intakt. Obwohl es die in Alaska gegründete Band nie darauf anlegt, sind auch wieder viele Songs mit Hitpotenzial dabei. You don't go into the studio to write a hit. You go into the studio to make good music. Du gehst nicht ins Studio, um einen Hit zu machen. Du gehst ins Studio, um gute Musik zu produzieren. So also der schöne Idealismus von Portugal The Man. Christian Lehner hat uns da mehr über die schon widrigen Umstände zum neuen Album von Portugal The Man erzählt. Im Sommer ist es rausgekommen und wir hören da jetzt in den FM4-Jahrescharts natürlich auch ein Lied. Das ist Dummy, die Nummer 49. Platz 48. Platz 48 in den FM4-Jahrescharts, das war Bella von Ecstasy. Es war ein arges Stadionjahr heuer. Man muss es schon mögen, so mit 10.000 anderen Menschen in einem Fußballstadion zu stehen und vielleicht damit rechnen, dass man nicht immer alles sieht und dass man nicht immer so schnell eine leere Klokabine findet. Aber irgendwie ist es dann auch schon eine ganz arge eigene Stimmung, wenn genau diese 10.000 Menschen gemeinsam mitsingen oder blöde Federboas tragen oder Handylichtfeuerzeug-Wavings machen. Schon alles cheesy, schon alles super. Vielleicht wart ihr dabei bei so einem großen Event, bei einem Großkonzert heuer. Vieles ist nachgeholt worden wegen Wir wissen schon was. Vieles war aber auch neu geplant. Im Happelstadion in Wien, da waren zum Beispiel Harry Styles oder Red Hot Chili Peppers und natürlich the one and only Boss Bruce Springsteen live zu sehen. Im Wörtherseestadion in Klagenfurt habt ihr vielleicht Depeche Mode gesehen im Sommer. Und dann denkt ihr euch, das war irre? Naja, 2024 wird super irre. Schuld dran, sei Dank, ich auch, ist eine ganz bestimmte Musikerin. Meine liebe Kollegin und FM4s Michi Pichler weiß mehr über die begehrtesten Konzerte im nächsten Jahr. Was hast du heuer am Dienstag, den 11. Juli um 12 Uhr getan? Wenn du dich daran erinnern kannst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du panisch auf deinem Handy herumgetippt hast oder vor einem PC mit stabiler Internetverbindung gewartet hast. Auf wen? Welcome to the Eras Tour. By the way, I'll be your host this evening. My name is Taylor. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. Der Popstar der Stunde Taylor Swift kommt nächstes Jahr auf der Eras Tour endlich auch in Österreich vorbei. Insgesamt 180.000 Swifties hatten Glück im digitalen Warteraum und konnten Tickets ergattern. Im August werden sie an drei verschiedenen Abenden ins Ernst-Happel-Stadion in Wien pilgern. Die Tickets für die Österreich-Tour-Termine waren in nur wenigen Stunden restlos ausverkauft. Und das, obwohl die teuersten über 800 Euro gekostet haben. Wer Glück und das nötige Kleingeld hatte, kann sich bei den Taylor Swift-Shows auch auf die Vorband freuen. Paramore sind kommenden Sommer als Support auf der Eras Tour gebucht. Hayley Williams und Taylor Swift sind übrigens seit über einem Jahrzehnt gute Freundinnen. Yeah, we kind of both got started around the same time and the same age as well, but like especially Nashville. Nashville's very like family, you know. And so me and Taylor met because both of us, Paramore and Taylor, were nominated for Best New Artist the same year at the Grammys. Mittlerweile haben beide, Paramore und Taylor Swift, Grammys zu Hause stehen. Und füllen ganze Stadien mit Fans. So wie diese britische Band, die ein paar Wochen nach der Swiftie-Sause auf Österreich Besuch kommt. That was when I ruled the world. Das wird Chris Martin nächstes Jahr auch sagen, weil Coldplay setzen nächstes Jahr sogar noch einen drauf und spielen im August 4-mal hintereinander im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Wer schon mal dabei war bei Coldplay im Stadion in den letzten Jahren, weiß es. Es geht noch mehr Regenbogen und Glitzer und explodierende Sachen als bei Harry Styles. Naja, die Konzertlocation wird dann zumindest vorgewärmt sein und brennen wird sie vor allem, glaube ich, ja trotzdem bei diesem Lied. Das Gute brennen. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat. Purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Spider boy, king of thieves. Weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know. Rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. It's not sweet like Karma is a Queen, aber Karma, haben wir gerade gelernt, ist vor allem auch eine Katze, die sich in deinem Schoß einrollt und dann laut schnurrt, weil sie dich liebt. Das war die große Taylor Swift, das war Pop, Spitzenklasse. Und wisst ihr was? Weil es so schön ist und weil wir jetzt auch schon aufgewärmt sind in Gedanken ans Mitschreien mit tausenden Mitfans im Stadion, machen wir noch eine Stunde Stadion, noch eine Runde Stadion-Vorfreude. You know I love you so? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Mm-hmm. Nostalgiezuckerl für euch. Coming up. Meine Welt. Meine Freiheit. Meine Liebe. Meine Stärken. Meine Veränderung. Meine Zukunft. Mein Morgen. Mein Zuhause. Mein Leben. Meine kleine Zeitung. Mach's Knut, Bücherregal. Mach's Knut Aufbewahrungsbox und mach's Knut Ausziehcouch. Danke für alles. Wir sagen, mach's Knut zu unseren geliebten Produkten. Hol sie dir jetzt noch günstiger im Smurt Sale bis 7.1. Lebe Smurt. IKEA. Wer mitreden will, muss wissen, was wichtig ist. Jetzt Trend, Autorevue oder Yachtrevue abonnieren und bei der Vignette 2024 sparen. Mehr Infos auf worldoftrend.at. Eine Lehre, bei der ich über 6.700 Euro an Prämien während der gesamten Lehrzeit kriege? Wo gibt's denn sowas? Bei Spar. Toller Job, super Team und Prämien von über 6.700 Euro. Wow, wie kriege ich die Lehrstelle? Findest du alles auf www.spar.at/lehre. Spar. Jobs mit Österreich drin. Myself trying. All the things that you do. Die FM4 Jahrescharts. 3, 2, 1. Platz 47. Feel it, I just wanna heal it. Lia Ragu auf Platz 46 in den FM4-Jahrescharts. Seit 10 Uhr präsentieren wir euch hier im Gelben Radio die besten Lieder des FM4-Jahres. Und da waren natürlich schon auch ein paar sehr gute Sachen dabei heute. Shark Tank. Mavi Phoenix. Portugal the Man. Big Pig. Ria Ragu. So war das bisher und wir zählen ja natürlich nach oben, also wird das alles sogar noch viel besser oder so. Und was auch super ist, ein paar neue Dinge zeigen wir euch heute auch. Einen besonderen Menschen zum Beispiel, der heißt MJ Landerman. MJ Landerman kommt aus North Carolina, spielt auch in der Band Wednesday und schreibt aber eben Solo-Lieder, bei denen man, es sei jetzt einfach behauptet, sofort weiß, dass das super ist. Das ist für GitarrenfreundInnen, das ist überhaupt für FreundInnen guter Musik. Das ist sanft Dylan-esque, aber natürlich neu und frisch und dann halt auch ein bisschen uramerikanisch. Also im Guten, weil so im Popkultursinn. MJ Landerman schreibt nämlich Lieder über die kleinen, großen Momente im Leben. Also die, die zuerst ganz seltsam unwichtig scheinen, aber in denen sich meistens die argen Sachen im Leben entscheiden. Und dann schreibt er natürlich Liebeslieder, aber so, wie ihr sie tatsächlich noch nicht gehört habt. Jemanden vermissen, weil man jeden Abend alleine vom Fernseher seine Pizza oder seine Fritten oder seine Tomatensuppe isst. Das ist MJ Landerman, vielleicht bald in euren persönlichen Charts ganz oben. Das ist TV Dinner. I spend all my days working. Me and Jane, we never fight. MJ Landerman. Von dem werden wir noch viel, viel hören. Hier außer Konkurrenz in den FM4 Jahrescharts. Die hört ihr seit 10 Uhr und die hört ihr noch bis 19 Uhr hier auf FM4. Dann gibt's die vorletzte Show mit Susi Ondruschowa und dann wäre halt auch schon so gute Vorglühzeit, gell? Und was braucht ihr für die gute Vorglüh, schön machen, Aufmarschallzeit? Gute Musik und die haben wir hier. Ihr braucht's noch einen perfekten Soundtrack für euren Silvesterabend. Bitch, you know I'm sexy. Oh, don't call, just text me. Oder ihr habt noch keinen Plan? Keine Sorge, we got you covered. Die letzte Show. Silvester mit FM4. Mit den allerliebsten Lieblingssongs des Jahres und der besten Musik für den allerbesten Rutsch ins neue Jahr. Wer schaut vorbei? Wer sind unsere Special Guests? Was sind eure Songwünsche für eure Partynacht? Und wem wollt ihr ein Happy New Year wünschen? Das finden wir alle gemeinsam raus. Die letzte Show. What? Silvester. What? Mit FM4. Yeah. Heute ab 21 Uhr mit Christoph Seppin. Ladies and Gentlemen, allow me to present to you die FM4 Jahrescharts. Das sind sie, ihr Lieben, die FM4 Jahrescharts, eure Top 100 Lieder des Jahres. Lise Schneider ist im Studio und ich freue mich sehr, sehr, sehr, dass ihr hier mit dabei seid und mit uns nach oben, nach unten, Richtung Nummer 1 jedenfalls zählt. Ein kleiner Sneak Peek, auf was wir uns denn jetzt schon bald freuen können, ist hier. Glaubt, ich bin ein bisschen mutiger und ich mein mutig und nicht kaschinierer, du lustiger. Sim Simmer, who got the keys to my blood clot bimmer? Gib mir einen Song und mach laut, bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. And I'll pull up in my green Honda. Das nur mal so ein bisschen als Schnuppernasenspiel. All diese Menschen haben sich eine Nummer geschnappt. Wir wissen, sicher unter 50 in dieser FM4 Jahrescharts-Liste. Nummer 45 zum Beispiel, die geht an Genesis Owusu mit Leaving the Light. Leaving the light. 44. Glaubt, ich bin ein bisschen mutiger und ich mein mutig und nett, kein Genierer, du lustiger. Doch im Spiegel nur der müde Feind, ich modellier mein Smiley in die Morgenwulst, der wirkt wie ein Hilfeschrei. Zwitschert ein Protestsong, aber jeder Widerspruch kriegt seine H&M-Kollektion. Jeder Einwand verschlungen, keine Störungen im Simulator. Nur die Zäune werden hecher und der Lichtschutzfaktor in der Nase und am Handgelenk. Aber gar ein gutes Schaumgetränk. Träume reduziert auf einen Nasenraum. Ich will nur morgen frei und die Dicherns im Kofferraum. War ein Plot-Twist, ich sehe das Orisches. Statt Versteinerung einmal was Neues. Mach den Witz, ich versteh'm nicht. Aber klopf an die Schenkel blutig aus Erleichterung, wenn er vorbei ist. Und was kommt nach der Panik? Ab und zu ist Silvester. Lass wach aus, die Bullen wieder Master. Ein Hofgang für'n Hessentaler. Die Herr wird wieder in den Aufarbeiten mit Konfetti und am Sexertrager. Da ist nur eine Linie am Seismografi. Glaub, ich bin gefangen in einer Dykes-Collage. Wenn die Welt so kompliziert ist, wieso rennen nur Klischees herum? Und warum machen die dann nie, was man erwartet? Scheiß mir zu und ich schaufel mich frei. Es langweilt mich krankenhausreif, aber das ist der Zyklus. Hirnchemie-Tabletten repariert. Bellende Gedanken wieder muten, Hysterie versteckt. Jede Utopie verlacht, in Häme erstickt. Doch für den einen Moment erhebt sie mein Blick. Da ist ein Sturmböner, Druckwöhner, Brennmassel in der Brust. Und dann kommt das Gewöhnliche wieder zurück. Did you get the payment? We had an arrangement. We don't want to watch the news, we just read statements. Yeah. Do you want to pour in the room for me? Are you gonna back that shit up when it all comes? Do you want to pour in the room for me? Are you gonna back that shit up when it all comes tumbling down? It's a picture of it. No one gives a shit. Better off if you just get over it. I go crazy. You'll never make it in Hollywood, baby. You'll never make it in Hollywood, baby. You'll never make it in Hollywood, baby. Zack, 100 Gags mit Hollywood Baby auf Platz 43. Ihr hört die FM4 Jahrescharts am letzten Tag des Jahres 2023. Und es gibt zwar natürlich nicht ganz so wichtige wie unsere, aber auch andere Charts auf dieser Welt. Unsere FM4 Musikredakteurin Katharina Seidler hat sich seit Wochen durch die Charts der anderen Medien durchgegraben und hat uns jetzt mal einen kleinen Überblick zusammengebastelt, wer da sonst noch so alle auf den Top-Plätzen zu finden ist. Wusstet ihr, dass es unter dem Ocean Boulevard in Long Beach einen Tunnel gibt? Wer sich bisher nicht für kalifornische Städteplanung interessiert hat, hat 2023 zumindest dieses, zugegeben recht spezifische Detail gelernt. Denn die große US-amerikanische Songwriterin Lana Del Rey hat ihr 9. Album genau so genannt. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Now this is the experience of being an American whore. Mit dem Song American Whore ist Lana Del Rey sowohl bei Pitchfork als auch beim Guardian auf Platz 1 der 100 besten Songs des Jahres gelandet. Das dazugehörige Album ist immerhin auf den Plätzen 11 bzw. 6 zu finden. Auf Platz 1 hieft der Pitchfork in den Albumcharts den eleganten R&B von SZA und ihres zweiten Albums SOS. Der Rolling Stone sieht das übrigens ebenso. Platz 1 für SZA. Und beim Time Magazine und bei NPR ging sich ebenfalls eine Top-Platzierung für die Musikerin aus. Ebenfalls in zahlreichen Best-of-Listen vertreten, von Rolling Stone bis Guardian und Pitchfork, sind Der warme Soul von Anoni and the Johnsons aus dem gloriosen Comeback-Album My Back Was a Bridge for You to Cross. My back was a bridge for you to cross. Sowie das unendlich zarte Songwriting von Sufjan Stevens auf seinem 10. Album Javelin. Einen Überraschungserfolg hat in diesem Jahr außerdem die US-amerikanische Indie-Grunge-Shoegaze-Band Wednesday gelandet. Mit den intensiven Songs ihres 5. Albums Red Saw God sind Wednesday sowohl bei Stereogum als auch beim Paste Magazine auf Platz 1. Gut so. Wednesday, auch so eine Band des Jahres 2023. Was not the way to treat a friend. Katharina Seidler über ein paar der wichtigsten Alben und Lieder 2023. Und wir hören jetzt so einen Song der Königin der großen, kaputten US-amerikanischen Balladen. Das ist Lana Del Rey mit A&W. Another. Watching Teenage Diary of a Girl, wondering what went wrong. I'm a princess on devices. Ask me why I'm like this. Maybe I'm just kinda like this. I don't know, maybe I'm just like this. Essay, I live in Rosemary. Jimmy, Jimmy, ride. Jimmy, Jimmy, cook up. Jimmy, get.

Heißer Kopf, frische Gläser. Randvoll, stoß mit jemand. Jede Großstadt hat mich auf Postern und ich hab mehr als die Leder. Frischer Wind für die Szene. Renn raus in den Regen. Tanz im Grau weg, die Straßen auf, bis sich alle mit mir bewegen. Ja, ich gehe nicht weg, mach's mir bequem. Bläser sind echt, spielen was ich will. Ich träum von einem Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, wenn es sich verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reiß dich ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streiche mir blau. Mexico City, Mangos mit Chili. Ponchis sind groß und die Röcke sind mini. Es hat sich gelohnt, hab keinen Job im Büro. Meine Sterne stehen gut zwischen Dreck und Graffiti. Ich nehm alle mit, schreibe auf Inseln. Tour durch die Charts, wenn ich da gerade hin will. Und falls ich mal für ein paar Tage verschwinde, komm ich zurück mit nem strahlenden Grinsen. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, wenn es sich verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reiß dich ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, meine Sicht verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reicht nicht ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau. Nina Chuba auf Platz 41 der FM4 Jahrescharts. Das war Mangos mit Chili. Wir hier bei FM4, wir machen nicht nur Radio, wir machen auch sehr schöne Events für euch. Und 2023 ist ein ziemlich großes, schönes, gutes Jahr für FM4-Veranstaltungen gewesen. Hört euch das mal an. Reden wir über FM4-Events 2023. Reden wir über eines der größten überhaupt. Raf Camora, wirklich, er war Legende. Wir haben alle mitgemacht mit ihm. Wir hören ihn schon seit 10 Jahren und das halt wirklich jeden Tag. Es gibt und keine andere Musik außer Raf Camora. Wenn ich bringe, der Zweite, der Dritte schreibt keine Geschichte. Mein Team Primo, Jamaika, Afrika, Teil meiner Clique. Am Wiener Donauinselfest, da gibt es jedes Jahr die FM4-Bühne und dort ist im Sommer der größte Rap-Star des Landes gestanden. Zehntausende Menschen haben zu Raf Camora getanzt. Als Extraanlage hat es Motorräder und Dinosaurier gegeben. Da waren tatsächlich zwei Dinosaurier auf der Bühne und zwei Motorräder sind umeinander gefahren auf der Bühne. Fazit, das war echt geil. Ja. Dass Raf am Donauinselfest gespielt hat, das hat man natürlich schon Wochen im Voraus gewusst. Überraschender geht es da schon bei den FM4-Überraschungskonzerten zu. Weltklasse, Weltklasse. Wir finden eine Location irgendwo in Österreich, wir finden eine Superband und dann sagen wir euch erst Stunden davor Bescheid, wer wo spielt. Das sind die FM4-Überraschungskonzerte. 2023 zum Beispiel mit Salo von wegen Lisbeth oder der Antilopen-Gang. Einen wunderschönen guten Abend hier in Salzburg, hallo! Antilopen-Gang for life, Alter. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Noch exklusiver geht's bei den FM4-Private-Sessions zu. Stellt euch vor, eure Lieblingsband bei euch im Wohnzimmer oder Garten, für euch und eure besten Friends und ihr könnt so nebenbei der ganzen FM4-Welt eure Community vorstellen. Heuer am Start bei den FM4-Private-Sessions Mavi Phoenix, Pippa oder Frittenbude. Ohne Worte, einfach nur mega, mega cool. Bitte schön noch eine Steigerungsform von mega. Geht gar nicht mal. Frittenbude! Ist das nun alles schwarz-weiß oder war es sehr bunt? Es ist nicht klug oder schlau, es geht um laut oder stumm. FM4 hören zahlt sich aus. Macht euch schon einmal ready, was wir für 2024 alles Großartiges für euch geplant haben. Schluss mit dem Lärm! Niemals Schluss mit dem Lärm. Das sind Frittenbude. Suchen, finden. Ein bisschen hoch. Blechbläser, bitte. Ladies and Gentlemen, die FM4-Jahrescharts. Platz 40. Ich bin faul, ich bin so gemütlich, ich breche alles ab. Das Erstbeste ist für mich genau richtig, ich könnte so viel in mich schaufeln, doch ich bin schon satt. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig für dich sein. Ich lüge mich immer selbst an, damit kein Aufwand entsteht. Erst dann kann ich existieren. Ich grundel dahin, solange ich lebe. Platz. Selbstkritik treibt dich an, du bist nie genug. Es geht dir erst richtig gut, wenn es dir richtig schlecht geht. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig für dich sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss. I have my sentence now at last. I know just how you feel. My fingers in, expecting more than just the skin. Cause we're loaded like a fever, like a motorbike, a sailor and a nightingale, dancing in convertibles. And you can hold me like he held us. Thank you. Last Dinner Party mit Nothing Matters auf Platz 39 in den FM4-Jahrescharts. Das ist auch ein schöner Slogan, denn sich Ander Mords, wenn nicht neben die Halsschlagader, dann aber schon auf die Knuckles tätowieren könnte. Er hat uns den sanften Punk zurückgebracht. Er ist einer der besten Menschen, inside and out, die wir heuer kennengelernt haben. Er pfeift auf Overstatement, dabei macht er das alles so gut. Das sind sie aber auch genau, die besten Menschen. Ander Mords in den FM4-Jahrescharts mit seinem ersten, seinem besten Lied, Leere Flaschen, Platz 38. Hast du Lust mit mir zu sitzen den ganzen scheiß Sonntag? Können aus dem Fenster gucken, sehen, wie sich jeder fragt. Oder einen Bubatz rauchen und müde sein ohne Schlaf. Dabei einfach scheiße gucken, ich versuch, dass ich nicht einschlaf. Leere Flasche. Seit Freitag bei mir auf dem Boden. Leere Flaschen, benutze Kondome. Liegen seit Freitag auf meinem Boden. Komm, wir gehen zusammen raus. Hoffen, dass niemand was sagt. Sie nehmen alle den Tag zu wichtig und ich hole uns zwei Bier. Auf dem Weg fast dreimal kotzen, doch ich schaff's zurück zu dir. Leere Flasche, benutze ich noch Rome. Liegen seit Freitag. Leere Flaschen, benutzte Kondome, liegen seit Freitag auf meinem Boden. Ander Mords, Superstar von morgen, Platz 38. Ihr wisst, was als nächstes kommt. Platz 37, und der, das verrate ich euch schon mal, saust sehr schnell um die Ecke. Das war heute ein lustiger Tag in Zauchensee. Die einen haben gesagt, Bon Anno Nuovo! Und natürlich auch Happy New Year! Ja, alle sind sie in Zauchensee, weil Zauchensee einfach super ist, weil in Zauchensee alles passt. Ja, weil alle das alte Jahr in Zauchensee haben ausklingen lassen und morgen, da gibt's den neuen Skilauf und da treffen wir uns alle wieder in Zauchensee. Live dabei in Schiermadé. Rutscht's gut um. News. Klebt dir eine. Jetzt Abo sichern und Vignette kleben. Mehr Infos unter news.at/Vignette. News. Jeden Freitag neu. 1, 2, 3. Los geht's. Wintersale in den Designer-Outlets Pfarndorf und Salzburg. Noch mehr Extra-Rabatte, Angebote und vieles mehr. Entdecke jetzt die unschlagbaren Wintersale-Angebote. In den Designer-Outlets Pfarndorf und Salzburg. Alle Infos online. Mach's Knut, Bücherregal. Mach's Knut, Aufbewahrungsbox. Und mach's Knut, Ausziehcouch. Danke für alles. Wir sagen, mach's Knut zu unseren geliebten Produkten. Hol sie dir jetzt noch günstiger im Smurt Sale bis 7.1. Lebe Smurt. IKEA. Werden Sie Teil der Sparfamilie. Wir suchen laufend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Märkte, fürs Lager und in der Logistik und bieten zukunftssichere Arbeitsplätze. Entdecken Sie die ganze Jobvielfalt auf www.spar.at/karriere. Spar. Jobs mit Österreich drin. was unsere Skisprungstars bewegt. Aber wenn ich immer am Sprung bin, will ich trotzdem wissen, was die Menschen haben bewegt. Wenn das Wetter immer unberechenbarer wird, will ich mal wissen, was sie ändern muss. Wenn ich was über mich lies, will ich auch, dass es stimmt. Und genau deshalb bietet die Krone stets das Aktuellste mit mehr Weitblick, mehr Überblick und mehr Service rund um das, was uns bewegt. Die Krone macht's zum Thema. Kronenzeitung, offizieller Partner des Ski Austria Teams. 3, 2, 1. Die FM4 Jahrescharts. The Top 100 FM4 Songs. Platz 37. That was a waste of fucking time. You were a waste of fucking time. Since I left you, I've been great. You were my biggest mistake. Save your last breath, older than I'd rather not have to listen. It's safe to say I am surprised you've made a huge mess of my life. And now I pull up in my green Honda to tell you that I don't want ya. I'm having all these guys over, but daddy never shows up. And now I pull up in my green Honda to tell you that. All your friends are fucking fake. They're all too boring and too straight. I cringe at everything they say. And you're just like them, boy, don't play. You've really broken everything. You feel me down, no self-defense. My heart was really on the line. You hung it up outside to dry. Up high, here before and after. My Love, Mine, All Mine von Mitski auf Platz 36 in den FM4-Jahrescharts. Und das ist super, weil neben Mitski steht auf unserer Tafel mit der Nummer 35 Rahel. Und die schreibt genauso schöne Titelzeilen auf Deutsch halt. Das ist ein sehr schöner Witz, Ritalin. Und ich sag's dir wieder. nice, but I'm bored. Bought all the drinks from the store. I mean, it's nice, but I'm bored. There's no more ice in the store. Platz 34 für My Ugly Clementine mit Feed Up. Und ab Platz 33, also ab jetzt gleich, da zählt meine liebe Kollegin Eva Deutsch für euch weiter bis an die Spitze der FM4-Jahrescharts. Wer ganz oben sitzt, wer auf den Stockerl 1, 2, 3 sitzt, das wissen wir also heute kurz vor 19 Uhr. Kühlt den Sprudel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir machen uns heute hier mit euch einen sehr, sehr guten FM4-Silvestermusik-Nachmittagabend überhaupt. Ich wünsche euch also jetzt schon mal das Beste fürs neue Jahr und das natürlich mit einem weiteren besten Lied des Jahres. Das sind außer Konkurrenz Slowdive mit Kisses. Lisa Schneider sagt, rutscht gut, schaut auf euch, ihr seid super. Baba. I know your dream is snow. 3, 2, 1.